die Gewährleistung des inneren Friedens in unserem Staat gegen politisch motivierte Kriminalität ist eine Aufgabe, die der Justiz schon bald nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland, nämlich durch das Strafrechtsänderungsgesetz von 1951, zugewiesen wurde. Dem Gesetzgeber ging es bei jener Novelle vor allem darum, dem sogenannten gewaltlosen Umsturz entgegenzuwirken, wie er damals von politischer Seite angestrebt wurde. Durch das Einschreiten der Strafjustiz konnten die illegale KPD und ihre Tarnorganisation im Wesentlichen zerschlagen werden. Ein anderer hätte vielleicht geschrieben, verboten werden oder so. Das ist aber genau dieser martialische Stil. Und dann kommt natürlich eine neue Gefahr, Terrorismus. Dann freut er sich, dass man 5 Gesetzesänderungen in der Eile hingekriegt hat. Dann sagt er 2 Sachen, hätte er persönlich noch gern gehabt. Erstens, dass das Diskutieren über Gewalt schon verboten wird, allen Ernstes, dass natürlich Geschichtsunterricht etwas erschwerer wird. Kontaktsperre sitzt deshalb sehr durch, deshalb im Außerordentlichen gefallen, das soll man bitte weitermachen. Gemeinschaftliche Verteidigung nie mehr zulassen, auch ausgezeichnet. Und gerade das Kontaktsperregesetz war ja, wenn es ihn noch eine Steigerung vom Isolierten, da sollte man auch mit seinen Mitgefangenen und mit den Anwälten überhaupt mit niemand mehr Kontakt aufnehmen. Nach Rebmanns Theorie hat das Kontaktsperregesetz ja gar nicht geklappt, denn angeblich war das ja so, dass sie miteinander verabredet hatten, sich umzubringen. Also Rebmann-Theorie. Trotzdem, das erwähnt er mit keinem Wort, sondern er findet diese Steigerung von der Isolation geradezu das Schönste, was ihm passieren konnte. Ja, das ist also gut Verfahrensrecht. Ja, das ist ein zweiter Wunsch, der noch nicht erfüllt ist. Man sollte einfach im Prozess immer, wenn der Richter den Eindruck hat, den Antrag des Verteidigers dienen, nicht dem Strafzweck, sollte man einfach schmälern. Was natürlich Verteidigung in ähnliche Lage wie vorher Geschichtsunterricht rechtet. Gut, so viel zu der ganzen Tendenz von einerseits unserem guten Rentmann und Krauser, zum anderen von Köhnen, die beide aber eine Vernichtungsabsicht haben, nämlich im Grund, diese ganze Zeit soll es gar nicht mehr als Bezugspunkt geben. Man soll sich freuen, dass es vorbei ist. Und man könnte etwas zugespitzt sagen, ja, in einer Zeit, wo es keine Zukunft mehr gibt, muss man wenigstens das Gefühl haben, man könnte sich von einer bösen Vergangenheit abstoßen, um damit noch das Gefühl von Lebensinhalt zu kriegen. So, am Schluss nur noch ein winziges. Ja, die arme Bettina Röhl schreibt auf ihrer Website gegen alle anderen, die an sich mit ihr kämpfen. Ich lese nur kurz, sie soll wohl ein Rap-Song sein. Du musst noch sagen, wer das ist. Ah ja, die Bettina Röhl ist die gemeinsame Tochter von der Meinhof und von Röhl. Und hat wirklich ein schweres Schicksal gehabt, weil die, nachdem die Meinhof untergetaucht ist, erst wohl nach Sizilien geschickt wurde, dann sollte sie in ein Palästinenserlager erzogen werden, dann hat scheinbar der ausgerechnet der jetzige Spiegel aus sie zurückgerettet und uns wieder zugestellt. Und die lebt jetzt praktisch von dieser Vergangenheit. Die können überhaupt nichts veröffentlichen, weil sie wirklich diese Sprachschwierigkeit haben, wie wir gleich sehen werden, wenn sie nicht immer auf die Zeit zurückgehen. Also mit dem Fischer-Angriff hat sie einen tollen Buch gelandet. Jetzt schreibt sie, es ist es wichtig, den Staat zu malträtieren. Dann ist es wichtig, dass sie uns belehren mit Mediengeld und Geld vom Staat und Kohlescheffel für jede Untat. Zu Recht gab man Nazis nie Gelegenheit, sich im Fernsehen auszumehren, lang und frei. Auch Nazi-Lover machten keine Ausstellung mehr, weil man sagte, dass ein Lover zu befangen wäre. Vollner und Göhler, Köhnen und Boll, das ist die Astrid Boll, sage nun, dass der Waffenmythos aufhören soll. Allerdings beteuern sie dies seit 30 Jahren und haben sich offenbar festgefahren. Sie alle wollen gern, ohne sich zu genieren, sich selber und ihre Freunde endlich exkulpieren. Das Ziel, die eigene Schuld und die des linken Lagers abzudelegieren auf das Haupt des toten Baders. Also sie ist arm, aber der Witz ist, erst ist es wichtig, den Staat zu malträtieren, als wenn der Staat eine Person wie Beulen hätte oder blaue Flecken nachher. Diese Staatsfizierung kommt bei ihr nämlich nur in ihrer treuherzigen Doofheit besonders offen raus. Alle anderen sind genauso staatsfiziert, tun nämlich so, als hätte es überhaupt keine Gegenseite gegeben, weder im Iran noch im Staat, sondern, wie eben der Rechtsmann scharfsinnig sagt, es gibt Gewalttätige und die üben Gewalt. Mit diesem ausgezeichneten Erklärungssatz möchte ich schließen. Damit sehen wir nämlich, wie wichtig es ist, sich jetzt statt so einer weghebenden und annihilierenden Kritik zu widmen, der Kritik vom Brückner sich zu stellen, der versucht auf eine ganz andere Weise dran zu bleiben. Der kritisiert ja auch, aber versucht im Grund für uns das festzuhalten, was überhaupt die Bemühung und der Kampf war, ohne dass das in dieser Form einfach weggehoben werden soll. Gut.